Hörmöwe-Preisverleihung am Samstag um 17 Uhr im Tide Fernsehstudio. Rolling, rolling, rolling on the street tonight. Die Hörmöwe ist der Hörfunkpreis der Bürgermedien Hamburg und Schleswig-Holstein. Prämiert werden die besten Hörfunkbeiträge, die in den offenen Kanälen Kiel, Westküste und Lübeck, bei FSK und bei Tide 96.0 gesendet wurden. Die Hörmöwe 2009 mit Live-Musik von der Band Sprout. Die Hörmöwe 2009 am Samstag um 17 Uhr im Tide Fernsehstudio und live auf Tide 96.0. Jetzt Samstag 17 Uhr, Finkenau 35, Nähe U-Bahn Mundsburg. Förmlich. Wir nähern uns den Preisverleihungen. Feuchte Hände sehe ich bei denen, die die Beiträge eingereicht haben. Gespannte Blicke auf allen Seiten, wenn ich mich umgucke hier. Und wenn ich mir so recht überlege, dann erhöhen wir die Spannung noch ein bisschen. Aber nicht irgendwie, sondern richtig gut mit unserer offiziellen Hörmöwe 2009 Partnerband. Es handelt sich um eine junge, aufstrebende Band aus dem Hamburger Umland und ihre Musik bezeichnen sie als Art Pop. Wie das klingt? Gleich wissen wir es. Applaus für Sprout! Vielen Dank. Where'd you go? Oh, it's in my mind. What do I do? I should have creeped. Didn't get to know myself. I should have fly. Don't want to lose the earth. I know I jump around to get you know this gods and monsters show into the sound. Where do I go? It's in my mind. What do I do? I should have fly, don't want to lose the earth. No, we jump around to get to know this gods and monsters show. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. We are alive. What do we know? Oh, oh, oh. It got a deal. What do we own? I start to think I know what told you so. Start to do, I don't know what to do. Are you what you know? I don't know nothing, and I'm hung up on you. We are lies starting to do. We just don't time to get through. I start to think I know what told you so. Vielen Dank an Sprout. Das ist hier die Preisverleihung Hörmöwe 2009, der Hörfunkpreis der Bürgermedien Schleswig-Holstein und Hamburg. Und bei der Hörmöwe gibt es dieses Jahr 13 Gewinner in 5 Kategorien. Und wie schon gesagt, es wurden wahnsinnig viele tolle Beiträge eingereicht. Und leider muss man am Ende ja doch irgendwie eine Entscheidung treffen, wer kommt in die engere Wahl und wer dann leider gerade so doch nicht. Das haben wir nicht selbst gemacht. Wer irgendwie parteiisch, wenn es bei Tide ausgerichtet wird, gewinnen alle von Tide. Wenn es mal woanders ist, OK Lübeck, OK Westküste, Kiel, dann gewinnen da. Das wollen wir nicht. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, eine hochkarätige Jury zusammenzustellen. Das sind 3 Personen, wie man hier schon deutlich im Studio sehen kann. Nein, erkläre ich gleich. Zum einen ist mit dabei Dr. Michael Beutner. Er studierte Publizistik, Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Psychologie. Was macht man jetzt mit so vielen tollen Studiengängen? Man forscht am Institut für angewandte Medienforschung. Heute ist er im wissenschaftlichen Team der Hamburg Media School und kümmert sich um den Journalismusstudiengang. Zwischendurch Seminare gehalten, Institute besucht. Der Wahnsinn. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend zusammen. Hallo. Ebenfalls im Studio Arthur Fischer-Meni. Es hat mich beeindruckt. Genauso viele Studiengänge. Journalistik, Geschichte, Politik und Volkskunde. Was wird man damit? Erstmal Volontär bei Alster Radio. Danach macht man eine eigene Agentur auf, wo man Beiträge und Nachrichten an ganz viele namhafte Sender liefert. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Danke. Ja, die Jury ist noch nicht ganz komplett. Ich sagte eben 3 Leute. Leider heute Abend nicht hier, aber nichtsdestotrotz genauso aktiv in der Jury war Anne Abel. Sie ist Mitglied des Medienrates der Medienanstalt, muss ich Luft holen, Hamburg-Schleswig-Holstein. Und sie beschließt über Lizenzen, Beschwerden und Aufsichtsmaßnahmen. Kennt sich also mit dem laufenden Programm sehr gut aus dementsprechend. War also aktiv mit dabei, konnte heute leider nicht herkommen. Wie ist es dann weiter gelaufen? Wir haben eine Jury uns zusammengesucht, freundlicherweise haben sich die auch bereit erklärt und haben die dann einfach ein paar Tage, das wussten sie vorher nicht, in den Raum gesperrt, abgeschlossen, ein bisschen was drin gelassen und erst als der weiße Rauch aufstieg, wie man das ja auch aus anderen Institutionen kennt, die fast so wichtig sind wie unsere, dann haben wir sie wieder rausgelassen. Im Ernst, wie ist das abgelaufen? Ja, eingesperrt haben wir uns in der Tat, zwar nicht für so ganz lange Zeit. Und den weißen Rauch hat es dann aber dann tatsächlich für die Siegerinnen und Sieger gegeben. Wir haben uns zusammengefunden, haben wirklich alle Einreichungen zusammen und zu dritt angehört. Wir haben uns dann eine schöne Systematik ausgedacht, wie wir anhand der ganzen Kategorien, die es ja auch gegeben hat, das Ganze in eine Form bringen können und haben Punkte vergeben, um das an der Stelle zu sagen. Wir haben fünf Punkte vergeben. Das war dann das höchste Ranking bis runter auf einen Punkt. Das war dann das niedrigste und so konnten wir dann auch am Ende der ganzen Zeit die Sieger ausfindig machen. Okay, also höchst objektiv sozusagen, soweit aber das eben geht. Ne? Ja, ich kann ja mal das Corpus Delicti kurz zeigen. Fürs Radio sieht man es ja gerade nicht. Das ist also ein bunt mit Zahlen beschmierter Zettel, der nun dann doch seine Folgen hatte, dahingehend, dass wir dann einfach schauen konnten, naja, wer hat denn am meisten Punkte auf sich vereidigen können? Also wir haben versucht, nach diesen Kriterien einfach vorzugehen. Ich persönlich habe dann immer auch nochmal nebenher, weil ich dann doch viel unterwegs bin, mir die ganzen Sachen aufs Handy geladen und immer dann, wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte, als Journalist wartet man ja viel, einfach nur mal nebenher so ein bisschen gehört einfach über den Kopfhörer und da haben wir schon Notizen gemacht. Und wie war so Ihr Gesamteindruck? Es war sehr vielseitig und sehr spannend vor allen Dingen. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Bandbreite ist an Sachen, die man erleben kann im Bürgerfunk. Das finde ich großartig. Also wir hatten uns auch immer manchmal schon ein bisschen Schwierigkeiten, das den Kategorien auch zuzuordnen in einer Weise. Aber das macht das eben auch so lebendig. Das fand ich eigentlich auch toll. Ja, und in den Kategorien selbst war die Vielfalt auch spürbar. Also nicht nur über die Kategorien hinweg, sondern innerhalb der Kategorien selbst hat man ganz unterschiedliche Sachen gehört. Und ich fand nur, es tat uns allen, glaube ich, gut, dass wir zu dritt die Sachen direkt gehört haben, auch wirklich diskutieren konnten, ganz abgesehen von diesen Punktezahlen. Das hat wahrscheinlich mit unseren ganzen Studiengängen zu tun, dass wir hier mit Punktezahlen arbeiten. Aber das hat einfach gut getan, zu dritt direkt alles anzuhören und dann auch zu dritt darüber zu sprechen. Was mich nochmal persönlich interessiert, wie standen Sie vorher zum Bürgerfunk? Haben Sie den öfter gehört oder doch eher ausgeblendet gedanklich? Also ich höre den gerne hin und wieder, tatsächlich. Also es sind auch immer überraschende Sendungen, welche, die ich auch tatsächlich wieder auch als Jurymitglied vorfinden durfte, was ich sehr schön finde. So, und auch da gibt es doch auch den einen oder anderen, den ich auch wirklich regelmäßig einschalte. Es gibt ja noch seit langer Zeit Pink Channel beispielsweise, aber ich kann jetzt natürlich jetzt für zwei Bundesländer nicht einfach nur Werbung für Tide 96.0 machen, das ist auch gemein. Und Herr Beutner, bei Ihnen? Geht mir genauso. Ich habe auch in den Seminaren, die Sie angesprochen haben, auch Beiträge mit den Seminarleitern erarbeitet, die eben genau für Bürgerfunk auch vorgesehen waren. Und hat man schon gemerkt, also ob es jetzt Studierende waren oder auch Nichtstudierende waren, wie groß auch die Lust daran ist, Bürgerfunk zu machen und das Medium Radio für sich mal auszuprobieren. Das ist immer eine sehr schöne Sache. Also positiv vorbelastet, kann ich es mal zusammenfassen. Ja. Vielen Dank schon mal. Gerne. Hier geht es jetzt los, nachdem wir das Ganze geklärt haben, mit der ersten Kategorie. Das heißt, die Hände können wieder feuchter werden, die Blicke gespannter. Wir starten mit der Hörmöwe für journalistische Beiträge. Das sind Reportagen, sogenannte O-Töne, also das heißt, was man mal original aufgenommen hat, O-Ton-Collagen in dem Fall, also Zusammenstellung davon. Gebaute Beiträge, das heißt, im Studio eingesprochenes mit Originaltönen, wie eben erklärt. Interviews, Kommentare, Glossen. Und dabei gab es dann verschiedene Bewertungspunkte. Das war auch vorher schon denjenigen, die es einreichen, bekannt. Das ist eine ganze Menge. Ich rappel das jetzt einfach mal runter, dass man nur einen Eindruck hat, was ist so alles da, in welche Richtung das geht. Informationsgehalt, Recherche, Relevanz des Themas, lokaler Bezug, Aufbau, Dramaturgie, technische sprachliche Qualität, Originalität und natürlich Gesamteindruck. Das erklärt ein Zettel eigentlich auch schon ganz gut, den wir eben hier gesehen haben. Also vielleicht für die Radiohörer ein A4-Zettel wirklich voll mit Symbolen, Zahlen, Spalten, eine richtig große Tabelle. Also schon beeindruckend. Jetzt hören wir mal in die engere Auswahl rein. Sönke Mohnes wollte wissen, wo in Hamburg gibt es das Original Hamburger Fischbrötchen? Donnerstagnachmittag auf dem Fähranleger am Övelgönner Museumshafen. Möwengeschrei, eine Fähre brummt, plötzlicher Wellengang. Quietschend und knarrend reibt sich der Dampfschlepper Tiger an der Anlegerkante. Hier liegt Nukis Elbkarte. Am Verkaufsfenster eine Fahne mit drei verschiedenen Fischbrötchen. So, jetzt kommt die Gurke rauf, dann kommen da Zwiebeln, Gemüsezwiebeln dazu. Und das ist jeweils für Matthias und für Bismarck? Und das ist, ja, für Matthias kommen aber nur Zwiebeln rauf. Keine Gurke, das schmeckt nicht. Und bei Räucherlachs? Bei Räucherlachs kommt Sahne mehr dazu. Und auch keine Zwiebeln, das geht auch nicht. Schon eine Heiterung hier im Studio. Also dementsprechend hat schon mal eine Wirkung gehabt, der Beitrag, eine gute. Florian Jakobsen hat das Glück, ganz neue Erfahrungen mit der Institution Schule machen zu dürfen. Und zwar in Frankreich. In den USA werden Kinder für 2 Tage ins Gefängnis geschickt, um zu erfahren, wie das so ist, habe ich mal gelesen. In Frankreich werden Kinder in die Schule geschickt, um zu lernen, wie es im Gefängnis zugeht. Nun gut, ich, an das liberale deutsche Schulsystem gewöhnt, bin eventuell auch einfach verwöhnt und empfindlich, was das Angeschrienwerden durch die Aufseher da angeht, dem ein jeder französischer Schüler gelassen entgegensieht. Es gehört halt dazu und beide Seiten haben was davon. Der Schüler lernt die Regeln zu befolgen, der Aufseher darf seine Aggression rauslassen. So ist jedem gedient. Ja, noch mehr Stimmung im Studio. Henry Krasemann aus Kiel fragte Besucher aus Berlin, wo gibt es die schönsten Sporthallen für Handball? Wo ist es denn am schönsten, außer jetzt Berlin natürlich? Ihr dürft Kiel sagen, müsst es aber nicht. Also ich persönlich finde es im Kiel wirklich am schönsten. Aber es gibt natürlich noch andere schöne Hallen soweit. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall trotzdem viel Glück. Als Kieler, muss ich gestehen, bin ich natürlich auch so ein bisschen für Kiel. Aber wir wünschen uns, glaube ich, alle ein faires Spiel und ein spannendes Spiel. Okay? Ja. Das hoffe ich auch, auf jeden Fall. Vom Sport zur Musik. Matthias Stark hat einen Pianisten interviewt, und zwar Enrico Elisi. Mit dem Konzert, das ich heute spiele, hat es eine Bewandtnis, die mir zum ersten Mal wirklich auffällt. Es kommt nicht oft vor, dass ich die Musik eines so wichtigen Komponisten spiele, der in meinem Alter schon tot war. Mit der C-Moll-Sonate spiele ich also ein Stück, das Schubert jünger schrieb, als ich heute bin. Beides gibt einem zu denken. Auch Miriam Menz hat sich mit einem Musiker unterhalten, und zwar mit einem Hamburger Singer-Songwriter, der heißt Bernd Begemann. Dein neues Album, Ich erkläre diese Krise für beendet, kommt jetzt am 16. Oktober raus. Bist du immer noch etwas aufgeregt vor so einer Veröffentlichung, obwohl du schon so lange Musik machst und so viele Alben veröffentlicht hast? Ich bin glücklich und gelöst. Bei diesem Album zum Beispiel hatten wir uns vorgenommen, ein glückliches Album zu machen. Wobei das jetzt auch nicht durchgehend bei dem Album der Fall ist, oder habe ich die falsch verstanden? Es wird immer was draus gemacht. Es gibt düstere Themen, die konstruktiv verarbeitet werden. Das dunkelste Lied ist vielleicht ein Lied namens Danke für den Schmerz. Und einen haben wir noch in der engeren Auswahl für die Hörmöwe 2009, Kategorie journalistischer Beitrag. Marco Hoffmann hatte einen TV-Promi vor dem Mikro. Gesprochen hat er mit Oliver Kalkofe. Diese Uri Geller-UFO-Geschichte ist so das, was dich am meisten genervt hat im letzten Fernsehjahr. Also sagen wir mal so, wenn man so eine Sendung findet, die das Konzentrat der Dämlichkeit abbildet, dann ist man natürlich sehr glücklich, weil ich sag mal ganz ehrlich, ich habe ja auch früher Comedy im Frühstücksradio gemacht und so, da fing ja alles an und Sketche geschrieben und alles. Aber ernsthaft, wie kommt man auf eine Sendung, dass man sagt, wir schicken wirklich live Botschaften ins All und warten live auf Antwort, 3 Stunden lang? Auch da Reaktionen im Studio, definitiv. Also wir können festhalten, die engere Auswahl hat aus meiner Sicht gut gepasst. Es war auch eine ganze Menge Tolles dabei, also an der Stelle schon mal Dank an die Macher. Jetzt stehe ich hier bei der Jury und ich frage mich, Herr Beutner, wer ist auf Platz 3? Ja, vielen Dank. Ich habe also die große Ehre, den ersten Gewinner heute Abend bekannt geben zu dürfen. In der Kategorie journalistischer Beitrag hat den 3. Platz gewonnen der Matthias Stark von Tide 96,0. In der Sendung Via Classica, wie gerade schon gesagt, hat er den Pianisten Enrico Elisi interviewt. Herzlichen Glückwunsch. Und da bitten wir natürlich Matthias Stark auch hier nach vorne, sofern er anwesend ist. Das war Tide 96,0, ne? Das ist aber immer so. Die Leute mit den kürzesten Anfahrtwegen kommen. Genau, die Leute mit den kürzesten Anfahrtwegen. Dann würde ich noch sagen, Werner Eckert, komm mal kurz nach vorne, nimm es stellvertretend entgegen. Das mache ich doch gerne. Ja, prima. So, Werner, dann an der Stelle. Genau. Herr Beutner hat schon die Urkunde, die ich jetzt in der Hektik dann doch vergessen habe, übergeben. Werner Eckert, der erste Gewinn an Tide 96,0, wie ist das? Ganz wunderbar. Also ich freue mich sehr über... höre diese Sendung auch sozusagen selber immer wieder gerne. Sie wird auch gesendet zu einer Zeit, wo ich sozusagen Gelegenheit habe, das zu hören. Entweder bin ich mit dem Auto unterwegs oder ich sitze zu Hause. Ganz wunderbar. Die Blumen sind auch für mich? Die Blumen? die darfst du doch entgegennehmen, ja. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Auch vielen Dank. Und... Matthias Stark, falls Sie es gerade im Radio hören, von hier aus herzlichen Glückwunsch. Wie sieht es denn aus mit Platz 2? Platz 2 geht nach Kiel. Ich höre hoffentlich ein kleines Raunen schon. Und zwar natürlich an Marco Hoffmann, an Eddies Radioshow mit Oliver Kalkofe. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und die spannende Frage ist, ist er hier oder nicht? Er ist hier. Es bewegt sich etwas. Das ist ja wunderbar. Genau, diesmal nehme ich die Urkunde auch mit zur Abwechslung. Gehen wir einmal hier rüber. Habe ich KielFM gesagt? Soll man nicht irgendwas dazu sagen? Also. Ja, schönen guten Tag. Erstmal die Urkunde. Dankeschön. Die Blumen dann. Fantastisch, wunderbar. Reizende Assistentin, vielen Dank. Wie fühlt sich das an? Platz 2 bei der Hörmöwe. Angenehm. Das ist sehr schön. Was ist das genau? Eddies Radio Show? Das ist eine Radiosendung bei KielFM. Okay, soweit habe ich mir das noch vorstellen können. Was passiert da drin? Eine ganze Menge von dem, was man im Format Radio nicht hört. Und was ist das genau? Am besten reinhören. Freitags 21 Uhr, Sex für die Ohren. www.kielfm.de, der Livestream. Lohnt sich jeden Freitag. Können Sie mir trotzdem vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Was nicht drin ist, weiß ich jetzt. Aber was drin ist, ich bin interessiert, ganz ehrlich. Ja, Rock'n'Roll. Okay, damit kann man was anfangen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ich kehre zurück zur Jury. Warum denn auch diese Wahl so gefallen ist, wie sie gefallen ist? Gerne. Es hat uns schon auch, weil der letzte war, den wir gerade dran hatten, bei Marco Hoffmann hat es uns einfach gefallen, dass er auch sehr frech rangegangen ist. Er hat sich von Herrn Kalkofe gut mitreißen lassen. Das war auch wirklich auch echt ein Spaß zuzuhören. Und er hat sich auch diesen Stil einfach, man merkt, da ist auch keine Fallhöhe und nichts. Das ist einfach. Ja. Und was den beiden gelungen ist, also über den lokalen Bezug hinaus, die haben es dann wirklich geschafft, so eine medienjournalistische Schelte natürlich auf dem Satire-Niveau von Kalkofe zu machen, aber das tatsächlich auf Augenhöhe. Und das ist schwer. Ja? Also die haben sich wirklich dann auf das Fernsehen gestürzt, auf Hestas, auf Wetten, das und Co. Und das war einfach ein großer Spaß zuzuhören. Und man hatte halt diesen lokalen Bezug auch, weil eben Herr Kalkofe auch dort aufgetreten ist. Und auch das merkte man dann, das hat man da auch mit eingebaut. Und das fand ich eigentlich auch so, wie einfach auch Bürgerfunk sein muss eigentlich. Man muss an der Stelle, glaube ich, nicht immer denken, dass so Leute wie Oliver Kalkofe dankbare Interviewpartner sind. Das sind sie zwar zum Teil, aber dass sie so prominent sind, macht es zugleich auch wiederum schwierig. Ja? Also genau so ein Interview so zu führen, wie es hier passiert ist. Okay, ganz schnell nochmal zurück zum Matthias Stark. Da hatten wir es noch nicht gehört, wie es zum super dritten Platz kam. Vielleicht zwei, drei Worte noch. Also vor allem der Informationsgehalt, der in dieser Sendung drin steckt. Also auch wenn man sich es gerade anhört, ich weiß nicht, man muss das wirklich in voller Länge auch teilweise hören, weil einfach wirklich unheimlich viel Fachwissen drin steckt. Man erfährt viel über Schubert, man erfährt auch viel über den Pianisten. Diese Übersetzungsarbeit alleine, dass das auch passt, unterlegt mit dieser Musik. Man kann auch wirklich sehr gut nachfühlen, wie es ein Pianist schafft, sich einem Werk zu nähern. Das fand ich eigentlich eine sehr spannende Angelegenheit. Okay, und jetzt ganz schnell, die Spannung ist nämlich ganz groß, ich sehe das hier schon. Wie ist denn Platz 1 im journalistischen Beitrag. Wer ist denn das? Sollen wir erstmal anfangen, was uns daran überzeugt hat? Spannender, das ist eine gute Idee. Also, wenn ich es damit auch vorwegnehme, ich nenne mal eine Zahl, die mir hängen geblieben ist, und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, das ist nämlich die Zahl 65, und zwar Gramm. 25 Gramm Krabben liegen nämlich auf einem Fischbrötchen, auf dem berühmten Krabbenbrötchen aus Hamburg, und damit habe ich es auch schon fast verraten durch den Einspieler gerade. Den ersten Platz in der Kategorie journalistischer Beitrag hat der Sönke Mones, auch von Tide 96 gemacht, neu in Hamburg mit dem Beitrag Fischbrötchen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und? Ja, wieder ist Herr Eckert dran. Werner Eckert, nein, da steht jemand auf. Da ist er ja. Das ist ja wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Sönke Mones. Einmal die Urkunde. Und die Blumen von der reizenden Assistentin wieder. Herr Mones, erster Platz. Haben Sie damit gerechnet? Nee, habe ich nicht. Also das war ein Beitrag, wir haben so ein Magazin, das mache ich mit einem Freund zusammen, neu in Hamburg für Alzeinsteiger. Und in jeder Sendung haben wir auch ein Hamburger Heiligtum, also das, was die Hamburger also sehr gerne mögen. Und da war jetzt das Fischbrötchen. Als der Einsteiger ist das nicht doch ein klein bisschen, ich würde nicht drin schwimmen. Nee, also das ist jetzt für Neuhamburger sozusagen. Auch als Einsteiger, Leute, die segeln, fallen ja auch manchmal rein, aber so war das jetzt nicht gemeint. Das war mehr so. Okay, das heißt also sozusagen die redende Touristeninformation oder neue zugezogene Informationen eigentlich eher, ja? Also wir haben was über das Hamburger Welcome Center gemacht, über Karneval in Hamburg, den hier die Kölner oder Düsseldorfer besonders feiern. Die Hamburger versuchen sich auch ein bisschen darin. Also alles so Themen in der Wohnung finden, die jetzt für Zugereiste von Interesse sein könnten. Okay, vielen Dank. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Hier geht es natürlich gleich weiter. Wir wollen die Spannung zwar hochhalten, aber nicht unerträglich. Jetzt geht es um die Hörmöwe 2009 für redaktionelle Beiträge. Das ist eine Kategorie. Da geht es, klar, um Redaktionen im Bürgerradio. Das heißt, mindestens zwei Personen, gerne auch mehr, die regelmäßig in einer Redaktion arbeiten, die können hier Beiträge einreichen. Wichtiger Bestandteil ist ein schriftlicher Bericht über die Zielsetzung der Redaktion. Also was macht die Redaktion eigentlich? Warum ist sie da? Was will sie erreichen? Sendeausschnitte dürfen aus mehreren Sendungen stammen, wurde noch gesagt. Das heißt, da geht es nicht darum, eine Sendung zu bewerten, sondern eigentlich die gesamte Arbeit der Redaktion. Und es geht um inhaltliche und radiogerechte Umsetzung der Redaktionsidee. Hier kommen jetzt die Kostproben. Anke Delin und ihre Mitstreiter machen die Sendung Da ist wat in de Glock. Ziel der Sendung ist es, die Geschichte der Stadt Gardingen bekannt zu machen. Gardingen liegt auf der Halbinsel Eiderstedt. Und in der ausgewählten Sendung geht es um ein Interview mit dem bereits verstorbenen Historiker Theodor Mommsen. Liebe Hörers von unserer Sendung Da ist wat in de Glock. Glicks hören Sie ein Interview mit unserem Chaner Ehrenbürger Theodor Mommsen. Natürlich wissen sie, dass Mommsen auch über 100 Jahre tot ist. Und nun wundern sie sich, dass wir ihn von dort interviewen wird. Wie soll das wohl kommen? Ich würde sagen, 80% machen hier einen verstehenden Eindruck, 20% fragen sich, was war das gerade? Aber, also, ich bewundere das, ich könnte es auf gar keinen Fall so sprechen. Musik Kasai gehört zum Team Dream Emotion Input Radio. Mit dieser Sendung soll den Hörern die Lübecker Hip-Hop-Szene näher gebracht werden. Du kannst wirklich stolz sein. Du bist der Boss von der schönsten Stadt in Holstein. Ey, was geht denn? Ja, Shaggy Schwenen. Und ich glaube, wir haben eine Partnerschaft mit Schweden. Gotland in Visby. Da fliege ich einfach hin vom Priwall direkt, so wie eine Frisbee. Komm wie ein Grizzly und guck mir Pipi Langstrumpf an. Und dann gibt's noch ganz Jungs. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Doch von Lübeck habe ich selbst nach 30 Jahren noch nicht die Nase voll. Okay, aus welcher Stadt es kam, war deutlich zu vernehmen. Und ich, ja. Das ETS-Radio sendet Beiträge aus 113 Gemeinden in Schleswig-Holstein. Das sind etwa 1600 Quadratkilometer mit 100.000 Menschen drauf. Und so beginnt ein typisches ETS-Wochenmagazin. Sie hören Rock Around the Clock von Bill Haley und damit das ETS-Radio-Wochenmagazin nach den Sommerferien. Wir sind ab heute wieder jeden Mittwoch von 9 bis 12 und sonntags von 14 bis 17 Uhr für Sie da. Am Mikrofon und im Studio in dieser Woche Thies Thomsen. Wir waren natürlich wieder unterwegs und haben so manchen informativen, interessanten und lustigen Beitrag zusammengetragen. Was ein Alster-Einsteiger ist, haben wir vorhin schon gehört. Es ist halt jemand, der neu nach Hamburg zieht und darum eben die Alster noch gar nicht kennt. Und wenn er wirklich mal segeln sollte, wahrscheinlich wirklich mal in die Alster einsteigen wird. Das Magazin für Alster-Einsteiger, haben wir schon gehört, heißt Neu in Hamburg. Und ein typisches Thema in diesem Magazin ist die Wohnungsmisere. Klaus Peters fragt nach. Hamburg ist eine wachsende Stadt, aber leider wächst die Zahl der Wohnungen nicht mit. Also es fehlen ca. 6.000 bis 8.000 Wohnungen, die jährlich neu gebaut werden sollten in Hamburg. Im Augenblick kann man eigentlich schon von einer prekären Wohnungsmarktlage sprechen. Das heißt, Vermieter, die eine schöne Wohnung in Altona oder in der Schanze anbieten können, können eigentlich fast nehmen, was sie wollen. Das ist ja eine für den Mieter unangenehme Situation. Ich bin wieder bei der Jury. Und ich frage mich, wer ist auf Platz 3? Platz 3? Platz 3. Ja? Platz 3. Platz 3 bleibt in Hamburg und geht dann nochmal. Oh, Entschuldigung, ich habe mich dann doch tatsächlich verlesen. Moment, Moment. Ein kleines Stückchen dann doch noch, weil das war wirklich auch knapp in der Kategorie, das muss ich auch dazu sagen. Okay, also. Platz 3. Wir platzen quasi dann doch an die Westküste. Ja, und fanden das fiktive Interview mit Herrn Mommsen ganz prima, so dass es dann auch auf Platz 3 gekommen ist. Ich fand das großartig, dass man sich da in Garding so viel Mühe gegeben hat, diesem Historiker auch einen Raum zu geben und das auch zielgruppengerecht umzusetzen. Dafür herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an Anke Delin. Herzlichen Glückwunsch, Anke Delin. Sitzt ihr da? Danke. Sie. Hallo. Hallo. Schon mal Ihre Urkunde, kommen Sie noch ein bisschen rüber hier mit. Und die reizende Assistentin ist wieder da. Blumen bekommen Sie auch. Vielen Dank. Frau Delin, ich habe Plattdeutsch gehört. Ja, wir schnacken Albitus noch Plattdeutsch. Und wir morgen da sie 2 Jahren in Jahren. Jeden Monat hören Sie eine Sendung von uns in der Open Canal Westküste. Und ich bin nicht allein dabei. 2 von meinen Mitstreiter sind hier. Das ist Dieter Starken, der Mommsen schnackt in der Biedrach. Und Gila Clausen, die Stadtführerin ist in der Biedrach. Und Theodor Mommsen ist ja in Jahren geboren. Und darum sind wir so stolz auf ihn. Und er ist auch lang tot, aber wir hätten in Jahren Mommsenstadt. Und er ist auch Ehrenbürger bei uns in der Stadt. Und wir mocken die Geschichte von Jahren und Kaspel Jahren, das ist rundum. Und wir werden natürlich das alte Lüd erfahren, was wir für ein interessante und bedüdend Ort sind, hier Stadt sind. Mürnd in Eiderstedt, sie kennen Jahren nicht, aber wir sind ganz dicht für St. Peter-Ording. Nee, nur werden sie Bescheid. Und ja, und das freut uns nun ganz mächtig, dass wir gewonnen haben. Ähnlich habe ich die Pries nie gewonnen. Die Pries hat Dieter Starken und Gila Clausen gewonnen. Die morgen das Interview nämlich. Dann noch erstmal Applaus für die beiden. Ich hätte es gerne übersetzt, aber es war mir zu viel. Verstanden habe ich es natürlich. Der Beitrag, in dem das dann war, der dann wieder, war dann wieder auf Hochdeutsch. Das fand mir natürlich wieder ein bisschen schade, obwohl es uns sicherlich leichter verständlich war. Aber es hat auch immer diesen Tellerrand aufgesprengt. Fand das sehr schön. Tatsächlich. Ja. Und vielleicht noch eine Bemerkung an Frau Delin. Sie glauben gar nicht, wie diese fiktiven Interviews mit verstorbenen Persönlichkeiten gerade boomen im Journalismus. Also Herr Goethe gibt gerade Interviews zu allen möglichen Lebensfragen und... Ja. Also da haben Sie was auch aufgegriffen, was im Moment sehr praktiziert wird. In aber darf ich was dazu sagen? Wir waren vorher. Das Interview mit Goethe habe ich jetzt auf Dreisat gehört und habe gedacht, Mensch, was sind wir gut. Die haben es uns nachgemacht. Bürgerfunk als Vorreiter, das finde ich ganz klasse. Ja, und das muss man mal erwähnen. Ne? Der Jüngste ist 52 und der Älteste ist 81 von denen, die da mitgemacht haben. Ne? Dementsprechend war auch das Skript, das ist alles handschriftlich eingereicht. Das hat mir großen Spaß gemacht und uns allen, glaube ich, auch. Ja, ganz großartig. Glückwunsch. Es geht weiter. Wie sieht es aus mit Platz 2, Redaktionsbeitrag? Platz 2 geht an Jan Hampe an Klaus Peters von Tide 96. Wir kehren also zurück zur Sendung Neu in Hamburg. Da hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Alleine die Redaktionsidee mit den verschiedenen Rubriken dort drin, die inhaltliche Umsetzung war ganz klasse, die inhaltliche Umsetzung auch. Also alleine sich vorzunehmen, für die Menschen, die neu nach Hamburg kommen, ein solches Format zu machen, fanden wir richtig klasse. Also sehr informativ, toll gemacht. Die Musik ist in dem Falle sehr schön passend ausgesucht gewesen. Viele O-Töne, man hat die Straße gehört, man geht ins Büro und so weiter. Also auch das Medium Radio so richtig erkannt und ausgeschöpft. Kino fanden wir ganz großartig. Sagt, ja? Kino im Kopf. Ja, so wie man sich wünscht, dann auch tatsächlich. Einmal im Monat läuft das dann, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Genau, also herzlichen Glückwunsch an Klaus Peters. Klaus Peters, ist er anwesend? Ich kriege einen Kopfschütteln, Herr Monus, kommen Sie doch gerne mal nach vorne dann. Wenn das für die gleiche Redaktion ist, dann machen wir es. Wenn es die gleiche Redaktion ist, aber ich verstehe es einfach mal so. Dann bekommen Sie jetzt noch eine Urkunde. Bitteschön. Nochmal einmal Blumen. Sie werden also reich bepackt nach Hause zurückkehren. Und ja, ich glaube, viel Neues zur Sendung brauchen wir gar nicht. Wir haben schon so viel Tolles erfahren. Herzlichen Glückwunsch. Und hätten Sie gedacht, zweimal nominiert zu werden? Nee, auf keinen Fall. Also ein voller Erfolg für Sie auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Schnell zurück zur Jury. Ja, der Platz 1. Wir machen heute so ein kleines Ping-Pong immer. Zumindest in dieser Kategorie geht jetzt wieder aus Hamburg weg, wieder zur Westküste. Und was wir spannend fanden, war, dass das tatsächlich wirklich einmal die Woche gesendet wird, dass es auch wirklich mehrere Regionen umfasst, die auch alles aufgreifen, was so draußen in den Blättern vielleicht ein bisschen außen vor bleibt. Ob sich jetzt schon jemand angesprochen fühlt? Eine feste Redaktion haben, unterschiedenen. Ach, ich fange doch einfach von vorne an. Der Preis für den Redaktionsbeitrag, der erste Preis, geht an das ETS-Wochenmagazin von Thies Thomsen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Komm, Eckhard Lübeck. Thies Thomsen vom OK Westküste. Ich lerne das noch, die Urkunde immer mitzunehmen. Also für die im Radio. Ich muss mich immer noch mal umdrehen, weil ich noch Zucker kriege, die Urkunde. Wir haben beide. Okay, wir haben Vertretung hier. Wie heißen Sie? Dieter Brandt. Und Sie? Gisela Laue. Herr Brandt und Frau Laue. Wer möchte die Urkunde, wer möchte die Blumen? Klassisch? Die Blumen für die Damen. Okay, also klassisch. Die Urkunde, Herr Brandt, die Blumen an Frau Laue. Das ETS-Wochenmagazin, was ist das genau? Ja, das ist ein Bürgerradio für Bürger und aus der Region. Wir bemühen uns, ja, Leuten eine Plattform zu geben, die im Printmedien und im Radio und Fernsehen sonst keine Chance haben. Wir sind viel draußen, wir machen Tipps, also ein ganz bunter Strauß von Programmpunkten. Und das ist nicht ganz einfach, mit 5 Leuten jede Woche 3 Stunden Programm zu füllen, aber wir sind schon im 5. Jahr. Frau Laue, wie kriegen Sie das hin, einmal die Woche? Ja, es klappt ganz gut. Es ist ja auch ein bisschen Routine in den 5 Jahren geworden. Es gibt immer wieder was Neues bei uns in der Region und die Resonanz der Hörer ist auch sehr groß. Also das ist doch immer wieder Motivation, weiterzumachen, was Neues zu bringen, neue Wege zu beschreiten. Ja. Und so rein organisatorisch, ich stelle es mir total schwer vor. Ich mache selbst ja auch eine Radiosendung, um kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, da sind 2 Leute und es ist schon immer total schwer, irgendwie zum Termin zu kommen. Mit 5 Leuten, wie machen Sie das? Naja, wir sind in der glücklichen Lage, dass nur 2 Leute noch ein Erwerbsleben stehen und wir anderen sind schon im Ruhestand. Und dann kann man das ein bisschen besser einplanen. Ne? Ja. Also dann geht sowas schon. Also wenn man im Job ist, dann muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Unsere eine Kollegin ist Lehrerin an der Schule. Da muss man darauf Rücksicht nehmen, dass sie nicht so viele Beiträge liefern kann. Aber ansonsten trifft man sich, setzt sich zusammen und versucht auch so möglich aktuell zu sein. Irgendwo, man kann sich zwar einen Plan machen, aber wenn das denn aktuelle Sachen sind, dann muss man sein Aufnahmegerät packen und dann losfahren. Das ist Radio und das ist Redaktionsarbeit. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. So viele Preise, die wir verliehen haben. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Augenblick Pause. Die Spannung können wir auch noch wieder ein Stück weiter erhöhen. Hier ist Sprout. Der nächste Titel heißt Hangover. All the long, long days for a long, long time. We got a long, long way to go. Dankeschön. Proud bei der Hörmöwenverleihung 2009, sowohl auf Tide 96.0 als auch den gesamten offenen Kanälen Schleswig-Holsteins. Das ist die Preisverleihung des Bürgerfunkpreises, das heißt Hörfunkpreises ganz konkret, für die Produzenten und Produzentinnen, die im norddeutschen Bürgerfunk aktiv sind. Das Ganze ist hier im TV-Studio von Tide. Mein Name ist Christoph Rothe. Damit haben wir, glaube ich, alles untergebracht, was man wissen muss an Daten. Und wir können zur nächsten Kategorie kommen. Die heißt Freistil. Freistil, da werden drei Preise vergeben und bewertet wurde Aufbau, Dramaturgie, technische Qualität und Aufwand. Freistil bedeutet, wir wenden uns etwas ungewöhnlicheren Stücken zu, also was, ich sag mal, man sicherlich sich gerne anhört, aber was nicht so ins normale Hörverhalten passt. Man muss genau hinhören oft. Bevor jetzt die Jury das Wort hat, hören wir aber erstmal Kostproben. Im ETS-Magazin zum Beispiel müssen die jungen Reporterinnen sich sportlich ins Zeug legen. Moin, moin, hier sind wir wieder. Lena Träne und Dagmar Temme. Wir berichten heute live vom Lauftag. Na Dagmar, du auch hier auf der Laufstange? Ja klar. Du hast doch gesagt, du wolltest gar nicht kommen. Wieso bist du jetzt auf einmal hier? Ich weiß, es gibt ja Pokal zu gewinnen, ne? Ach ja, stimmt. Für den ersten Platz und für den zweiten und dritten Platz krieg ich mal eine Medaille, ne? Ja, stimmt. Hier, hast du die Leute schon überall an den Ecken gesehen? Man kann gar nicht abkürzen, so scheiße hier. Willst du was? Melanie Fehlhaber hat sich mit einem ganz besonderen Hobby beschäftigt. Das ist LARP. Die Abkürzung steht für Live Action Roleplaying, anders ausgedrückt. Was sonst ein Avatar im Internet macht, muss man da als Mensch selbst machen. Mit Händen und Füßen eine Rolle spielen. Melanie Fehlhaber war dabei. Steckt man tief in einer Rolle, ist der Rest unwichtig. Was man dabei aber nicht vergessen darf, ist auch immer eigentlich jedem Rollenspieler klar in der Situation, es ist nicht die Wirklichkeit, es ist ein Spiel und in dem Spiel können sie sich natürlich andere Sachen erlauben. Und es kann sie auch unter Umständen stärken. Und diese Stärke zieht Melanie Ebeling, wenn sie ihre Bardin spielt, aus der Musik. So fragt sie sich seit jenem Tag, wie sie zu befreien sei aus dieser unheilvollen Lage. Und bis heute blieb's dabei. Unser nächster Beitrag ist ganz ohne Worte, das im Radio. Trotzdem ist es eine Situation, die wir alle kennen. Sie beginnt damit, dass der Wecker piepst. Jens Harloff hat die Situation eingefangen. Kreditvergabe. Woodstock anno 1969 gilt noch heute vielen als Offenbarung für eine neue Kultur. Woodstock war aber für die, die damals dabei waren, ganz konkret mit realen Problemen verbunden. Trotzdem, die Begeisterung überwog. Cornelia Kirwald hat in einer Sendung ihres Kulturbistros die Musik und Erlebnisse zusammengebracht. Aber du hast $18 bezahlt und bist den ganzen Weg von Ohio hergefahren, gab Markus Greel zu bedenken. Und jetzt schaffst du es nicht mal mehr zum Festival. Bist du denn nicht enttäuscht? Oh nein, Mann, alle sind hier so freundlich. Das ist so, wie in einem Fahrstuhl stecken zu bleiben, wenn der Strom ausfällt. Dass Freistil auch ernst sein kann, beweist der nächste Ausschnitt. Da geht es um ein ernstes Thema, und zwar um den Massenmord an Juden durch die Nazis. Ursula Heckermann hat mit Schülerinnen und Schülern der Gisa-Feuerberg-Schule ein Hörspiel produziert. Dabei geht es um das Schicksal der Namensgeberin der Schule. Gisa Feuerberg. Der Titel des Hörspiels: Und sie töten Gisa. Überführung in Duschräume problemlos vollzogen. Schwachsinnigen sanft den Gnadentod zugeführt. Ärztliche Beobachtung mittels eines Gucklochs übernahm ich. Entsorgung an die chemisch-technische Versuchsanstalt Paterdam übergeben. Transport- und Entsorgungsabrechnung über die Poststelle. Mit deutschem Gruß aus Brandenburg. Dr. Eberle, beauftragter Anstaltsarzt. Und ich stehe bei der Jury. Muss ich noch viel fragen? Müssen sie nicht. Seit Montag weiß ich, warum Erwachsene Fantasy-Spiele spielen. In den Wald gehen, sich verkleiden, wirklich ganz tolle Dinge dort machen. Also der dritte Platz in der Kategorie Freistil geht an die Melanie Fehlhaber, Tide 96, für das Lab-Feature. Herzlichen Glückwunsch. Melanie Fehlhaber. Herzlichen Glückwunsch, und die Urkunde wird mir nachgetragen. Ich übergebe sie. Und Blumen gibt es auch wieder. Sind Sie selbst eine Lab-Live-Rollenspielerin? Wenn ich Zeit dazu habe, ja. Ich kann es mir jetzt so gar nicht vorstellen. Ist das so wie Schauspielen, sag ich mal? Schlüpft man so in eine Rolle rein, wie ich jetzt Moderator? Ich bin ja eigentlich, naja. Nein, also man schreibt sich ja keine Texte vor, sondern spielt einfach, ja, eine Rolle schon, aber eher Freistil. Also eher noch, Freistil passt ja dann auch, eher noch ein Tick, ich sag mal, anspruchsvoller, sich reinzuversetzen. Wenn man drin ist, kommt man leicht wieder raus oder ist man dann so auch über den Alltag gefangen? Nein, man kommt leicht wieder raus, natürlich, aber es ist ein Hobby. Es bringt auf jeden Fall Spaß. Okay, dann herzlichen Glückwunsch, viel Spaß dabei und beim Radio machen weiterhin. Dankeschön. Ich kehre zurück zur Jury. Wie sieht's aus mit Freistil Platz 2? Es war gar nicht so einfach, gerade in der Kategorie Freistil, da sich überhaupt in irgendeiner Weise festzulegen. Aber da merkt man mal, wenn man jetzt nur diese kurzen Ausschnitte eben im Radio und im Fernsehen gehört hat, da kann man das eigentlich gar nicht so begreifen, was wir da uns teilweise bis zu 58 Minuten wirklich uns reingefunden haben. Das, was, worüber wir jetzt sprechen, das war 7 Minuten lang und wir hatten auch nur einen ganz kurzen Ausschnitt gehört. Und das ist eigentlich auch schade daran, dass man das bisher noch nicht so als Publikum würdigen kann, weil wir uns da wirklich reinhören mussten. Um es kurz zu machen. Es geht nach Kiel, Kiel FM. Und es ist Jens Harloff, den wir spielen. Herzlichen Glückwunsch. Jens Harloff. Das ist aber schade. Ich sehe keinen Jens Harloff. Haben wir einen Vertreter für Kiel FM hier vor Ort? Es wird sich noch gestritten, wer als Vertreter kommen mag. Hallo, wer sind Sie? Hallo, ich bin Maike. Maike, erstmal die Urkunde stellvertretend für den Jens Harloff. Ja, danke. Kennen Sie die Sendung? Ich muss zugeben, ich kenne sie nicht, nein. Schade, es hätte mich brennend interessiert, warum sie wie spielen heißt. Wir klären das noch bei Gelegenheit. Vielen Dank fürs Entgegennehmen. Blumen bekommen Sie auch noch. Die reizende Assistentin, wir kennen das. Und herzlichen Glückwunsch, den Sie bitte weitergeben. Dabei hätten wir das so gerne gemacht. Ja. Dabei hätten wir so gerne mal gefragt und gewusst, was EWI-Spielen eigentlich heißt. Also, weil wir hatten uns alle so unsere eigenen Gedanken gemacht, was dieses 7-Minuten-Stück uns allen sagen möchte. Aber jetzt ist es schade, dass dann. Also, es ist vor allem wirklich, es ist rätselhaft. Vielleicht ganz schnell noch der Exkurs. Ich habe recherchiert. Ich habe mich ja vorher mal über alles, was eingereicht wurde, so ein bisschen schlau gemacht. Ich habe gefunden, dass es irgendwas wohl mit elektronischer Musik auch zu tun haben könnte. Aber das passt ja dann dazu gar nicht. Also, wir werden im Dunkeln bleiben erstmal. Das war nichts zu finden für mich. Ging uns ganz ähnlich, aber es hat großen Spaß gemacht. Dennoch wirklich großes Kompliment. Man hat hier nur so ein paar Soundcollagen gehört. Es geht wirklich so, man bekommt den Tag über das Ohr mit, den ersten Tag. Und das beschleunigt sich dann. Und im zweiten Teil nach einer Musikeinspielung geht da ein Rhythmus und eine Musik rein mit den gleichen Soundelementen. Also das muss man wirklich mal in Gänze hören. Also und ich möchte nicht wissen, welcher technische Aufwand dahinter. Ja, der technische Aufwand war bestimmt sehr Wahnsinn. Hoch für das Stück. Man kann es doch steigern. Mhm. Ja. Wie sieht es mit Platz 1 aus? In der Kategorie gehen wir wirklich von Ort zu Ort. Ich nehme es vorweg, der erste Platz geht nach Lübeck. Wir haben den ersten Platz vergeben an dem Beitrag "Und sie töteten Gisa" von Ursula Heckermann, die mit ihren Schülerinnen und Schülern dieses wirklich ganz mitreißende Hörspiel gemacht hat. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch, Ursula Heckermann. Ursula Heckermann. Ah, es kommt jemand her, wunderbar. Kommen Sie rüber. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Hier ist Ihre Urkunde, erster Preis. Blumen ebenfalls. Wie kommt man dazu oder darauf, sich einem Thema, das so ernst ist, im Radio anzunähern? Das ist ja wirklich ein schwieriges Thema, sage ich mal, wenn man die Ernsthaftigkeit bewahren möchte. Ja, es gibt einen ganz klaren Grund dafür. Ich unterrichte an der Gisa Feuerberg Schule. Und wir bekommen immer wieder die Frage gestellt, wer ist denn diese Gisa Feuerberg? Kein Mensch kennt sie. Und deswegen reden wir uns immer den Mund fusselig, um zu erklären, dass Gisa Feuerberg eine Bewohnerin der Behinderteneinrichtung gewesen ist, in der unsere Schule untergebracht ist. Unsere Schüler werden ausgebildet zu Heilerziehungspflegern, arbeiten also nachher mit behinderten Menschen und haben dadurch selbst schon eine Möglichkeit, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Aber die Umgebung weiß es natürlich nicht. Und da haben wir gesagt, da ist der offene Kanal eine wunderbare Gelegenheit, das in einer, so schlimm sich das auch anhört, unterhaltsamen Form zu präsentieren. Und ich finde, ein Feature hat was sehr Unterhaltsames. Ich muss Sie übrigens ein bisschen korrigieren. Es ist kein Hörspiel, sondern es ist wirklich eine ganz reale Geschichte. Gisa Feuerberg hat es wirklich gegeben. Und wir stützen uns ausschließlich auf historische Fakten. Haben die allerdings teilweise etwas verfremdet, weil wir natürlich keine O-Töne haben in dem Fall, sondern die dann quasi selbst annähernd herstellen mussten. Also ich habe ja eben nur den kleinen Ausschnitt gehört, aber ich habe einen Heidenrespekt. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Einmal schnell umblättern, es geht nämlich noch weiter. Aha. Wir verleihen noch einen Preis in noch einer Kategorie. Wir sind noch nicht am Ende des Abends, das muss man festhalten. Da merkt man, dass es eine Kategorie Gruppenbeitrag. Und das Besondere, ich habe eben nicht gelogen, als ich gesagt habe, wir verleihen einen Preis. Es gibt in der Kategorie genau einen Sieger. Es geht um Produktionen, erstmal vorweg, die von einer Gruppe erstellt wurden und die eine besondere Absicht verfolgen. Das heißt, bewertet wurden im Wesentlichen Zielsetzung, Zusammensetzung, Gruppenleistung. Der erste Ausschnitt, wir kommen zu den Ausschnitten, ist aus einem medienpädagogischen Projekt der Waldorfschule Lübeck. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, wo eigentlich die Grenzen zwischen Lehrern und Schülern sind. Also meine Meinung ist, dass Lehrer auf keinen Fall Grenzen überschreiten dürfen, aber Schüler auch nicht. Ich finde es sehr schwer zu sagen, wo eine Grenze generell ist. Bei jedem Lehrer ist es ja auch unterschiedlich. Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin sehr oft laut rumschreit oder einfach immer dazwischen redet, ist das für mich auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung. Radio Funkstark aus Hamburg hat eine Sendung zum Thema Wahl gemacht. Bei den unter 18 Wahlen durften Schüler selbst wählen. Dumm nur, dass das Ergebnis so lange auf sich warten lässt. Radio Funkstark! Endlich das neue Radio. Deine Welt und deine Themen im Radio. Das heißt also, ihr alle einmal öffnen und alle aufeinander legen. Das kann dauern. Ja, das dauert. Noch jünger als die unter 18-Jährigen von Radio Funkstark sind die Motte-Radio-Kids. Die Motte, das ist ein Stadtteilzentrum in Hamburg-Altona und die Kinder haben eine Sendung über die UN-Kinderrechtskonvention gemacht. Dabei haben sie auch eine ganz besondere Einrichtung besucht. Kommen wir jetzt zum Interview im Kinderschutzhaus. Das ist ein Haus, in dem Kinder eine Zeit lang wohnen, die nicht mehr zu Hause wohnen können. Zum Beispiel, weil ihre Eltern nicht für sie sorgen können oder weil sie von ihren Eltern geschlagen werden. Wir sind ja jetzt vom Kinderschutzhaus und hier ist eine große Straße, es ist viel Verkehr. Es ist ungefähr so groß wie ein Familienhaus und hier ist ein Garten, hier sind Windmühlen, ganz viele und es sieht eigentlich ganz schön aus. Was ist eigentlich Gruseln? Diese Frage stellt sich das Kinderradio Rabauki. Das ist ein Projekt im Lübecker Stadtteil Bunte Kuh. Warum gruseln sich Menschen denn so gerne? Weil sie vielleicht Spaß daran haben. Was ist das denn überhaupt, Gruseln? Fühlt man das? Denkt man das? Eigentlich so beides. Also man fühlt schon die Angst in sich und man denkt auch das, wovor man Angst hat. Und wo fühlt man sowas? Manchmal im Bauch, man kriegt Gänsehaut oder Schüttelfrost, sodass man, dass einem ganz kalt wird. Radio Pinneberg macht schon seit März 2007 eine wöchentliche Sendung direkt aus Pinneberg. So ähnlich wie hier die Hörmöwe. Das ist eine Kooperation zwischen den Schleswig-Holsteiner und den Hamburger offenen Kanälen und Bürgerfunk. Sendetechnik kommt vom UK Schleswig-Holstein. Gesendet wird hier auf Tide 96.0. Die Radiomacher sind Schüler. Und was ist wohl das Wichtigste im Leben eines Schülers? Ferien, höre ich. Die Liebe. Drei Jungen hatten sich feierlich per Eid geschworen, damit noch zu warten. Aber ob das möglich ist? Da Pauline bei Dicky wohnt, sieht Dicky sie auch einmal nackt und eines Abends passiert es dann. Sie küssen sich. Danach hat Dicky Schuldgefühle gegenüber den anderen Jungs. Dicky ist während des Trainings oft abgelenkt, sie machen aber hartnäckig weiter. Jedoch würde auch Jens gerne mal Pauline küssen. Mark, der Einzige ist, der noch immer Mädchen doof findet, fordert die Jungs auf, den Eid nochmal zu schwören. Noch am selben Abend der Eidauffrischung kommt Pauline zu Mark. Sie verbringen den ganzen Tag miteinander und dann kommt es auch bei ihnen zum Kuss. Am Tag der Abreise von Pauline kommen alle drei Jungs zum Bahnhof. Entsetzen bei allen, außer bei Pauline. Sie küsst sogar Jens vor den Augen der anderen. Doch wie geht's jetzt weiter? Was wird aus Pauline und den Jungs? Reden sie jemals wieder miteinander und was wird aus dem Weltrekord? Okay. Ich bin bei der Jury angekommen. Das heißt, wir erfahren, was der einzige Platz, das heißt Platz 1, geworden ist. Ja, um mal einmal das vorwegzunehmen. Uns haben natürlich alle Beiträge, die eingesendet wurden, sehr beeindruckt. In der Kategorie besonders, weil viele junge Radiomacher hier am Werk waren. Das finden wir ganz toll. In der Kategorie durften wir aber einmal so ganz in die Vollen greifen. Das heißt, wir haben wirklich hier für alle Kriterien, die es zu vergeben gab, die Höchstpunktzahl vergeben. Und der Sieger in der Kategorie Gruppenbeitrag ist Andrea Sievers, FSK und Tide für die Motte Radio Kids und der Beitrag über die Kinderrechte. Herzlichen Glückwunsch. Und die Kids sind da, das ist ja toll. Das ist ja toll. Ja. Ist ja wunderbar. Wir haben drei Kinder hier. Wie heißt du? Juliane. Du? Sarah Luna. Und du? Latisha. Ihr drei habt also das Thema Kinderrechte bearbeitet und offenbar sehr gut bearbeitet. Erstmal dafür die Urkunde, wer möchte sie nehmen? Alle, am besten alle drei eine Hand ran, oder? Und Blumen? Wollen wir die Frau Sievers weitergeben? Sehr schön. Wie seid ihr auf das Thema Kinderrechte gekommen? Weiß es einer von euch noch? Eine von euch, muss man eher sagen. Weil ganz viele aus unserer Gruppe getrennte Eltern haben. Und dann wollten wir wissen, ob auch Kinder Rechte haben. Weil das bei der Trennung schwierig sein kann? Ja. Also, dass Kinder auch entscheiden sollen. Nicht nur die Eltern. Das ist euch also wichtig. Okay. Was habt ihr gelernt? Wie ist es? Weiß nicht. Okay, dann hören wir uns den Beitrag einfach nochmal im Nachhinein an, würde ich vorschlagen. Dann wissen wir es ja auf jeden Fall. Denn ihr habt es ja auf jeden Fall rausbekommen. Herzlichen Glückwunsch, ganz toll und vielen Dank. Gleich geht's weiter hier in der Hörmöwe 2009 Preisverleihung. Erstmal wieder ein bisschen Musik. Hier ist Sprout. Some of yours are my mind too. gracias.